Walter Böhm, ich bin kein Freund von vielen Worten. Verlag und Vertrieb Leunhagen und Paris. Ach, legen Sie doch die Scheibe auf Ihr Rillenkarussell. Denn ich bin kein Freund von vielen Worten. Viel Spaß mit Walter Böhms Lachparade, wünscht euch euer Coldwing. Meine lieben Frühlingsanwärter, ich habe den Lenz in seinem Winterquartier besucht, in Koblenz. Ich kann ihn bestellen, er ist bald da, meine Damen. Sie haben schon im Frühling, sind Sie vorausgeeilt, Sie haben sich so hübsch gemacht, nicht? Ja, nur um den Männern eine Freude zu machen. Was wäre die Welt ohne Männer? Das wäre ja wie ein Apfel ohne Wurm. Sehen Sie mal, es gibt im Leben eines jeden Mannes eine Frau, die ihm vom Schicksal bestimmt ist. Und verpasst der Mann diese Frau, ist er für sein ganzes Leben gerettet. Keine Frau trägt gern ein Kleid, das eine andere Frau abgelegt hat. Mit Männern sind sie nicht so heikel, also. Die nehmen sie oft aus sechster Hand. Also daher der Name Sexy Peel, zum Beispiel der in Amerika, die Barbara Hutton, können Sie die Woolworths Erwin? Also die hat ja jetzt einen Organisten engagiert für Lebzeiten. Das ist die geschiedenste Frau von ganz Amerika. Mein Gott, der hat ja einen Verschleiß. Sie hat alle Erdteile schon im Bett gehabt, Leute. Sogar unseren deutschen Gottfried von Kramm hat sie rangewischt. Er hat gesungen, oh, wie Wohlwort mir am Abend. Und sie hat gesagt, Gottfried, lass uns Hütten bauen. Und das ist ja nur dadurch kaputt gegangen, weil er verlangt hat als Ehemann, dass sein Name vor dem Wohlwortladen steppen, das ging ja nicht, sonst wäre es ja Kramladen gewesen. Und das. Lassen Sie uns fröhlich sein, wenn er schafft. Der Frühling steht vor der Tür, schön Sie auf Willy Brandt, fährt jetzt nach Berlin, ja, Gesprächsstoff haben Sie ja genug. Ich habe jetzt auch rausgekriegt, warum die immer den Verkehr, den Berlin-Verkehr stören. Ich weiß es jetzt, kommen Sie her. Es liegt an der Ernährung. Kommen Sie mir, die bekommen doch von Russland ab und zu als Marschverpflegung Kaviar. Und Kaviar sind doch Störeier. Und jedes Mal, wenn die gefressen haben, nein, meine Damen. Haben Sie es? Neulich in der Schweiz, da kamen zwei, ein Ehepaar aus der Schweiz und die Schokolade kostet drüben genauso viel wie hier, aber sie ist geschmuggelt und eine Frau steckt sich zwei Tafeln Schokolade hier vorne in ihre Sparbüchse rein. Und als sie drüben sind über die Grenze, sagt sie, Otto, hol mal die Schokolade raus. Sagt er, ich finde keine. Sagt er, guck doch mal nach. Sagt er, ich sehe nur zwei Mohrenköpfe. Also das ist. Sie können sich noch freuen. Also wie Sie die Künstler aufnehmen, das möchte ich mal sagen. Sie sind die besten Aufnehmer von der ganzen Welt. Deshalb wissen Sie auch ganz genau, was ein Waschlappen ist. Sehen Sie mal. Sie gehen noch aus, Sie haben noch Spaß am Leben. Die neueste Mode bei den Millionären sind ja diese Partys. Wissen Sie, so eine Bungalow-Safari. Also das ist ja eine Masche. Neulich bei einer gewesen, Familie Neureich. Hatte ich ganz klein angefangen als Schrotthändler und die Frau sagt, Herr Böhm, schauen Sie sich doch mal unserem Bungalow an, so ein Behelfsein mit 13 Zimmern. Sagt sie, dies ist mein Boudoir und hier beginnt nun gleich die Flucht meines Mannes. Sagt sie, Mann, sagen Sie mal, sind Sie denn verrückt, getrennte Schlafzimmer, sind Sie denn noch zu retten, das ist doch das Ende aller Liebe. Du musst ihn erklären, der humpelt mit der Zunge. Sag, was machen Sie denn, wenn Sie abends mal sehen, so nach Ihrer Frau haben? Ja, sagt der Dampfpfeife, Dampfpfeife, Dampfpfeife, Dampfpfeife, pfeife ich. Dann sage ich, Mensch, schöner, wenn Ihre Frau mal sehen, so nach Ihnen hat, was macht die denn? Ja, sagt er, dann kommt die zu mir und fragt, Lelle, Lelle, Lelle, Liebste, hast du gepfiffen? lachen Sie nur. Liebe ist was Wunderschönes. Auch in den Büros geht's los. Machen auch die Fenster auf. Die spüren auch schon den Frühling. In einer hohen Behörde hat neulich eine junge Dame ein Baby bekommen von einem tüchtigen Mitarbeiter. Und ja, die Behörde ist zusammengetreten und war für fristlose Entlassung. Nur der oberste Direktor hat ein Herz. Sagt er, im Gegenteil, das ist Pavla Papp. Ich werde die beiden befördern. Sind die ersten Menschen in unserem Betrieb, die etwas geschaffen haben, was Hand und Fuß hat. So, ich bin kein Freund von vielen Worten, denn was Sie heute Nachmittag hier erleben, Sie können mir bis jetzt noch nichts Gescheites nachsagen, das ist kein Programm, das ist ein Pro-Kilogramm. Meine lieben Ab- und Zuhörer, nun muss ich Ihnen ein Geständnis machen, hoffentlich verkraften Sie das. Ich bin ein armer, geplagter Dichter. Hier sehen Sie meine neuesten Gedichte, die später einmal einen würdigen Platz zwischen den Büchern von Rainer Maria Rilke und Karl Mildenberger einnehmen werden. Ich weiß, was Sie denken. Sie denken, Dichter haben meist doofe Gesichter, ne? Aber ist ja heute Nachmittag keine Schönheitskonkurrenz. Also werden ja verschiedene von Ihnen auch nicht reingelassen. Oh. Diese Gedichte sind gut für strapazierte Nerven. Es gibt ja Leute, die sind ballaballa. Heute Morgen am Bahnhof Zoo habe ich einen Mann beobachtet. Der nimmt 50 Pfennig, wirft ihn in den Briefkasten rein, guckt nach der Bahnhofsuhr und sagt, verflucht nochmal, schon wieder 3 Kilo zugenommen. Also, ich werde jetzt meinen Pegasus besteigen. Pegasus ist ja das Flügelross aus der griechischen Mythologie, das durch seinen Hufschlag die Dichterquelle Hippokrene zum Fließen brachte. Also mich muss das Hufeisen irgendwie am Hinterkopf erwischt haben. Ich beginne mit einem lyrischen Gedicht, Der Vertreter. Er klopft an die Pforte und öffnet das Tor. Da hört er 4 Worte, es liegt nichts vor. Da schließt er die Pforte, setzt sich in Marsch und flüstert 4 Worte. Hier fehlt eine Seite, also etwas Leichteres. Da die Zeit der Winterbälle ist, möchte ich Ihnen ein Gedicht von einem Ball. Das Gedicht hat einen Rokoko-Charakter. Ich möchte Sie bitten, den nötigen sittlichen Ernst hierfür aufbringen zu wollen. Der Chrysanthemenball. Beim Chrysanthemenball stinkelegant trat auf der Marmortreppe aus Versehen Herr Rakebrand Frau Piefke auf die Schleppe. 10 Minuten Totenstille. Dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Haben Sie Tomaten auf der Brille, Sie Ochse, passen Sie doch auf. Verzeihung, spart der Herr voll Ruhe und bittet Sie zum Tanz. Ich sah noch niemals eine Kuh mit solchen langen Schwanz. Etwas Leichteres. Die Seidenraupe. Kennen Sie Seidenraupen, meine Damen, die sich so einspinnen zu knollen, damit sie die schönen Kleiderchen bekommen, ja? Vor dem vollen Kleiderschrank, da steht die Mutti mit dem kleinen Fred. Schau, Bübchen, all die schönen Kleider, ob Konfektion und ob vom Schneider, verdanke ich einem Würmchen ganz alleine. Ja, und das ist der Papa, sprach der Kleine. Die Jungen sind ja heute so klug und so. Neulich haben 2 Mädchen von 12 und 8 Jahren den Papa rangekriegt. Sagt er, Papa, komm her, sagt die 12-Jährige. Kann ich schon Kinder kriegen? Sagt er, ja, so. Mein liebes Kind, das ist zwar theoretisch möglich, aber du bist ja ein kluges Kind und du passt ja auf und es kommt ja auch gar nicht in Frage. Es kommt die 8-Jährige, Papa, kann ich auch schon Kinder kriegen? Sagt er, nein, tu noch nicht. Ganz bestimmt nicht, Püppchen. Da muss das noch viel Zeit. Abends im Bett sagt die große, Edschmann, ich kann mal schon Kinder kriegen. Da sagt er, Edschmann, und ich brauche noch nicht aufpassen. Also, pass auf, das ist so. Heute Morgen in einem Konfektions wollte mein Oberhemd ihretwegen kaufen, kam eine Dame rein, sagt, ich möchte gerne ein paar Strümpfe haben. 16 Jahre, aber noch sehr rüstig. Und Verkäuferin sagt sie, dann nehmen Sie doch baumwollene Strümpfe bei dem Winterwetter. Nein, sagt sie, baumwollene Strümpfe bringen ja Unglück. Sagt sie, wieso Unglück? Was passiert denn dann? Ja, sagt sie, eben gar nichts. Also, das war für geistig Fortgeschrittene. Also, etwas Leichteres. Modenschau im Urwald. Im Urwald ist heute Modenschau. Im Zelt aus Bambusrohr trägt das Mannequin Mau Mau Hemd über den Arm und Brosche vor. Das Hochzeitskleid ist wie ein Traum. Es sitzt genau nach Maß. Es ist ein Blatt vom Feigenbaum mit Schutzlack gegen Raupenfraß. Die Häuptlingstochter Kugelrund wird allgemein beneidet. Sie trägt nur ein Bonbon im Mund, den der Geschmack entscheidet. Etwas Leichteres. Ich habe noch ein paar schöne Sachen da. Ah, hier. Frauensehnsucht. Ein reiches Girl aus USA fuhr durch den Teutoburger Wald und als sie das Hermann-Denkmal sah mit der muskulösen Prachtgestalt, hielt sie den Straßenkreuzer an und fragte voll Interesse, wer stand Modell für diesen Mann? Ich brauche heute Abend die Adresse. Naja. Aber bald platzt der Frühling aus allen Nähten, Sie werden es wissen. Es fing bei mir heute Morgen schon an, erst ist der Hosenträger geplatzt. Also Hosenträger, meine Damen, falls Sie nicht wissen, was das ist, das sind männliche Bürstenhalter. Und auf dem Kuhdamm bist du Sockenhalter. Und so ein kleiner Junge, so ein käsiger Beamtenspargel sagt, Onkel, pass auf, dein Bandbomb macht einen Fluchtversuch. Also, ja, und der Bandwurm ist mein Vorbild. Ich sage immer, was auch passiert in der Welt, wie der Bandwurm. Nur nicht den Kopf verlieren. Das andere wächst von allein wieder nach. Aber bald haben wir es befreit. Da können wir singen, wir sind befreit von Eis und Grippe. Die Sonne tötet die Bazille. Lippe kuschelt sich an Lippe und selbst die Oma nimmt die Pille. Bald ist es soweit. Die Grippe ist ja ein altes Übel. Es kommt ja aus China zu uns. Vorhin ist es kein Vorkommando. Dieser Virus ist nämlich der einzige Russ, der aus China kommt, per Anhalter durch Russland fährt und sich bei uns in Kapitalistenbetten wohlfühlt. So weit ist es, meine Herrschaft. Und so ein altes Übel, schon die drei Weisen aus dem Morgenlande, die Vorbilder von unseren heutigen Ministern. Ja, wissen Sie, sie erhielten einen Ruf, zogen schöne Gewänder an, packten alle Lasten auf ihre Esel und gingen auf Reisen. Die. Wo fanden Sie das Christkind in Bethlehem? Mit einer Grippe liegen. Da fing es an. Aber nun haben wir es geschafft. Bald machen die Gammler den Kuhdamm wieder zum Trampelpfad. Die Haare werden immer länger, denn sie wärmen schön beim Gammeln. Und der Mief wird immer strenger, wie der Duft von alten Hammeln. Also, heute Morgen saß ein Gammler neben mir in der Straßenbahn. Der Straßenbahn ist nicht der richtige Ausdruck. Ich meine, diese Saftpresse mit Fahrscheinzwang. Da sagen Sie mal, was für eine Schuhgröße haben Sie denn? Sagt er, 42, warum? Sag er, also wissen Sie, Mensch, dem Geruch nach müssen Sie mindestens 55 haben. Sag er, Mensch, nehmen Sie doch mal Omo. Sagt er, bin ich doof, ich bin doch kein Homosexueller. Na, also so. Aber der Frühling naht mit Brausen und mit Limonaden, glauben Sie es mir. Und auch die Rentner nehmen ja heute am erotischen Sozialprodukt teil, ne? Durch die Miniröcke. Kommen Sie mal her. Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, kein Junge will heute mehr Dachdecker werden. Alle Tiefbauarbeiter mit Nasenhochantenne. Ja. Dort saßen zwei Rentner auf der Bank, sagte eine, guck mal, es kam so ein Miniröckchen da vorbei. Wenn wir so weit waren, wie wir heute gucken können, hatten wir es beinahe schon geschafft. Also das ist ja... Dann sitzen sie so ein Pärchen auf die Bank, die wissen ja nichts von Eis und Schnee, die sehen ja sowieso nur noch rot. Fingen an, so eine kleine erotische Bastelstunde abzuhalten. Da sagte einer, Mensch, Otto, guck mal, 20 müsste man noch mal sein. Sagt er, bist du doof, Mensch? Wegen der 5 Minuten noch mal 45 Jahre arbeiten? Die Die Leute sagen immer, mein Gott, ich möchte noch einmal jung sein und dann so klug wie heute will ich alles anders machen. Glauben Sie mir, wenn ich noch einmal jung wäre, würde ich denselben Blödsinn nochmal von vorne ziehen. Aber eins würde ich ändern. Ich würde bedeutend früher damit anfangen. Also das können Sie mir glauben. Wir haben ja heute die Drillinge von einem Tankstellenbesitzer bei uns sind neulich in die Studie gekommen. Drei Burschen wie aus einem Ei gebellt. Der Lehrer sagt zum ersten, wie heißt du? Sag, ich heiße Paul Müller. Sag, wer heißt du? Sag, ich heiße Franz Müller. Sag, wer heißt du? Sag, ich heiße Otto Müller. Sag, der Junge, wie kommt denn das, dass deine Brüder so eine helle Stimme haben und du so eine dunkle Stimme? Ja, sagt unsere Mutter, hatte nur zwei Zapfstellen. Ich habe immer die Bärenmarke trinken müssen. Der Fortschritt setzt den Hobel an, die Mutter fällt vom Stuhle, man schaut, was Käthe Strobel kann, der Sechs kommt in die Schule. Also das, die Väter sind ja stolz auf ihre Jungen. Neulich an der Theke standen zwei und haben Erntedank der Referenz, also Korn eingefahren, sagte eine, Mensch, mein Junge, das ist ein Bursche, sagt ihr. Da habe ich gestern Abend gefragt, ob er weiß, was ein Computer ist. Das ist, das weiß ich, Papa, was ist denn das? Das ist der Lockruf für einen Weihnachtsbraten, Computer, komm. Er sagte, das geht ja noch, aber meiner, der ist 4 Monate alt, so ein Bursche, der versteht heute schon, dass es überall in der Welt stinkt, in Asien, am Suezkanal, dass es immer teurer wird, dass ich zu viel Steuern bezahle, dass es in Berlin an der Mauer immer stinkt, der versteht alles. Sagt er, mit 4 Monaten versteht er alles, aber bestimmt, der weint den ganzen Tag. So, ich bin kein Freund von vielen Worten und... Lassen Sie uns fröhlich sein. Wir leben in einer verrückten Zeit. Die beste Zeit, die wir haben, das ist die Mahlzeit. Ich war neulich in einem Restaurant, habe Kartoffelsalat gegessen mit Würstchengeschmack. Und saß ein Mann neben mir, der hatte wohl im Lotto gewonnen. Sagt der Ober, kommen Sie mal her, ich habe so viel von Kaviar gelesen. Was ist denn das für Zeug? Gott, sagt er, Kaviar, das sind Störeier. Sagt er, aha, also hauen Sie mir mal 2 Stück davon in eine Pfanne rein. Aber das Tollste machen ja die Chirurgen mit uns. Kommen Sie mal her? Heute Morgen ist es in der Universitätsklinik zu Marburg zum ersten Mal in der Geschichte der modernen Chirurgie gelungen. Sie haben einen Blinddarm am grauen Star operiert. Was sagen Sie? Jetzt kann der gucken. Vom Blinddarm verstehe ich was. Wir haben sie im Blinddarm rausgenommen. Ich sage, Herr Doktor, erzählen das so, als ob Sie mich zur Party einladen. Eine furchtbare Angst vor Operationen. Ist das denn gefährlich? Haben Sie nicht eine andere Möglichkeit? Vielleicht Bestrahlung oder Massage oder Rollkur? Sagt er, nein. Also wenn Sie Angst haben, gibt es nur noch eine Möglichkeit. Versuchen Sie doch einmal die Spinatkur. Sag, wie geht das denn? Ist ja großartig. Sagt er, passen Sie auf. Sie essen 6 Tage lang Spinat mit Spiegeleier. Und am 7. Tag nur Spinat. Und dann kommt der Blinddarm von allein raus und fragt, wo bleiben die Eier? Und bei der Gelegenheit erwischt. Und das Tollste sind ja die Herztransplantationen, die Herzverpflanzungen. Und ausgerechnet in Südafrika, am Kap der werdenden Mutter, also der guten Hoffnung. Wo wir gedacht haben, ach, Südafrika, ja, ja, das ist die Gegend, da laufen die Frauen rum, Hemd über den Arm und Brosche vor. Dort hat der Professor Bernard damit angefangen. Und jeder, der von dem Professor Bernard ein neues Herz bekommt, kriegt den Ehrentitel Bernhardiner. Ja, jetzt hat er sich ja von Herzverpflanzung auf Herzverknickung umge... Was haben die in einem Jahr gemacht, Kinder? Sie haben zarte Frauenherzen in eine behaarte Männerbrust gepflanzt und Männerherzen umgekehrt. Jetzt können wir singen, Waldeslust, Waldeslust. Frauenherz in Männerbrust. Männerherz in Frauenbusen, na wird das ein Wirrwarr, wenn die schmusen. Johannes, Johannes, aus dir werd ich nicht schlau. Du hast den Körper eines Mannes und küsst wie eine Frau. Hi, wie Opa Krause tanzt mit der Barfrau Ella. Man hat ein Herzchen eingepflanzt, jetzt tanzt der Labostella. Wir müssen uns langsam nach einem Herzverpflanzungsschutzmittel umschauen, sonst landen wir im Ersatzteillager. Es gibt schon Selbstbedienungsläden, Hühneraugen im Frischhaltebeutel. zum Selbsteinsetzen, das ist eine Masche, glaubt es mir. Mit dem Herzen einer Frau und der Milz von einer Sau und der Leber eines Affen kann ein Mann noch Großes schaffen. Neulich hat der Professor Bernard einem Mann, der einen Autounfall hatte, Sie haben es gelesen, in Kapstadt, ein Frauenbein angepflanzt. Es war kein anderes in der Tiefkühltruhe. Hat ihn auf der Straße getroffen und sagte, na, Mr. Miller, wie geht's dir mit dem Frauenbein? Sagt der Professor, laufen kann ich mit dem Frauenbein wunderbar, aber ich habe da leider ein paar andere Komplikationen. Sagte, was ist denn los? Sagte, das mache ich Ihnen nicht sagen, das ist chinant. Nur sagte, nun seien Sie nicht albern und nicht blöd, ich bin ja Arzt, ist ja meine Arbeit, also was ist los mit dem Frauenbein? Sagt der Professor, schreien Sie nicht, ich habe doch X-Beine. Und wenn ich jetzt spazieren gehe, passen Sie auf, jedes Mal, wenn das Frauenbein an dem Männerbein vorbeirutscht, dann habe ich das Gefühl... als ob mir Brigitte Bardot nackt von hinten ins Genick springt. Und da sagt der Mensch, da müssen Sie Knieschützer tragen. Wie Uwe Seeler, kennen Sie Uwe Seeler? Dein Mund sagt ja, doch deine Beine sagen oh. Ja, sagt er, Herr Professor, das ist noch nicht alles. Sagt er, was ist denn sonst da los mit den Frauenbeinen? Sagt der Professor, muss ich mal klein zum Örtchen gehen, dann fange ich an zu schwitzen, denn das Männerbein will stehen und das Frauenbein will sitzen. Sind ja die Russen noch weiter, da laufen ja schon Schäferhunde rum mit zwei Köpfen. Der eine Kopf bellt nach rechts, der andere nach links, weil die ja nicht wissen, von welcher Seite der kapitalistische Feind kommt. Leise stinkt es am Ussuri, er schießt das rote Bruder und das gelbe. Und das Ruski schaut auf Uri und träumt vom Frühling an der Elbe. Also, sie haben es tatsächlich geschafft, sie haben in Moskau einem Mann ein Hühnerherz eingepflanzt. Was sagen Sie dazu? Vor einer Stunde hat das erste eingelegt. Aber vielleicht sind diese Herzverpflanzungen der erste Weg in eine bessere deutsche, besonders aber in eine bessere Berliner Zukunft. Vielleicht gelingt es uns dem Kosygin oder Brezhnev, das ist der, der Stalin Schnurrbart als Augenbrauen trägt, so ein richtiges, goldenes Berliner Herz einzupflanzen. Nun stellen Sie sich vor, der russische Vertrauensarzt aus dem Europazentrum, der Dr. Chivago, der ist also noch beim Flicken. Auf einmal fängt der Russe in Narkose an zu singen. Ich ab ein Weh nach Kurfürstendamm. Und dann spielt plötzlich wie Märchen auf dem westöstlichen Divan der russische Bär mit dem Berliner Bärchen und spricht da sein liebstes Kind von Ivan. Mit Schikanen nun ist Schluss, ich weg dabei nach Kaukasus. Ich dir erfüllen noch eine Bitt. Und dann spricht das Berliner Bärchen, Onkel Ivan, nimm den Ulbricht mit. Ist das ein schönes Märchen? Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass ich diesmal von der Seite gekommen bin, weil ich mir sage, man muss den Leuten auch ein bisschen Abwechslung ins Programm bringen. Weiter geht es im Wintersaison-Schlussverkauf. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie die drei tollen Tage alle hinter sich haben. Das ist immer eine tolle Masche, kann ich Ihnen sagen. Ich bin in einem Geschäft gewesen, kam meine Dame rein, sagt, was? 40 Mark kostet der Schuh, der dürfte höchstens 20 Mark kosten. Sagt die Verkäuferin, der kostet ja auch nur 20, aber Sie wollen ja sicher zwei Stück haben davon. Naja. Lassen Sie uns fröhlich sein, Herr Jesus. Die 70er Jahre bringen uns so viel Glück. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Die 70er Jahre haben wenigstens schon mal pünktlich angefangen. Konsumieren? Eine ganz tolle Masche. In 3 Jahren ist es soweit. Dann gibt es nicht nur vom ersten Kind ab Kindergeld, sondern... es gibt Kindergeld für jeden Menschen, der früher einmal Kind gewesen ist. Die Arbeitslosen nehmen etwas zu, verschiedene bis zu 30 Pfund, aber das... lassen Sie uns fröhlich sein, Der Frühling ist da, glauben Sie es mir, und die Liebe kommt wie die Grippe über uns, meine Damen. Überall, wohin Sie gucken, mir gegenüber ist eine Zimmervermieterin, da wohnt ein Student. Und jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, kommt er mit einem anderen Mädel nach Hause. Also der hat einen Verschleiß, ist ein Student im dritten Protestsemester. Also, ich sage zu der Frau, entschuldigen Sie mal, was haben Sie denn da bloß für einen Studenten? Wann studiert er denn? Jeden Abend kommt er mit einem anderen Mädel nach Hause. Ja, sagt sie, das darf der. Auf seinem Einweisungsschein steht extra drauf, Austauschstudent. Die Liebesgrippe macht vor keinem Alter Halt, glauben Sie es mir. Sogar die Asta Nielsen, haben Sie das gelesen? Im blühenden, knusprigen Alter von 88 Jahren hat den Kunsthändler Christian Tede geheiratet in Kopenhagen. Ja, er ist Antiquitätenhändler, also... Das sind die Brüder, die Schrotladungen in die alten Eichenmöbel schicken, damit sie also teurer aussehen und älter. Die Freunde haben mir gesagt, Christian, mach keinen Mist. Du wirst zwar bewundert, aber wenn du erst 82 bist, ist Asta doch schon 100. Aber, naja, nun sind sie auf den Kanarischen Inseln und machen dort drüben ihre Flitterwochen ab. Ist das nicht herrlich, Kinder? Mit Eifersucht haben die natürlich nichts mehr zu tun. Das ist vorbei. Kommen Sie mal hier. Habe ich neulich in Hamburg einen Mann, der hatte wohl zu Hause Krach gehabt, Eifersucht, die Augen kamen raus, sah ich ihn, er in den Appelkahn rein, die ganze Klamotten rein und los. Und auf einmal kommt sie an, mit wehenden Röcken, Otto, wo willst du denn hin? Sag ich, hau ab, ich hab die Schnauze voll, ich stech in See. Otto, mach doch keinen Unsinn, was mache ich denn mit der neuen Fernsehtruhe? Schenk zu deiner Mutter. Otto, was mache ich denn mit dem Radioapparat? Schenk ihn deiner Schwester. Otto, was mache ich denn mit meinen Spielsachen? Da stoppte er den Dampfer, kam zurück ans Ufer und sagte, du machst einen aber auch manchmal so böse. Sogar die Soraya, die Klapperstorchgeschädigte, also die vor ein paar Jahren den Wanderpokal der Playboys gewonnen hat, sogar die hat jetzt in Rom ihr Glück gefunden. Rom ist in der kleinsten Hütte. Mein Gott, was hat die mit durchgemacht? Ich gönne das von ganzem Herzen, glauben Sie es mir. Vor 10 Jahren, als sie gesungen hat, muss ich denn zum Schädel hinaus und du, mein Schar, bleibst hier. Das alles nur, weil der Klapperstorch den Weg nicht nach Teheran gefunden hat. Den müssen sie damals also Stagnolstreifen in die Flugschneise geworfen haben. Denn entführt wurden die Dinge ja noch nicht. Das ist ja jetzt neuerdings erst. Wenn Sie heute nach Amerika fliegen, wissen Sie nicht, ob Sie in New York oder Kuba ankommen. Das ist eine ganz neue Masche, meine Herrschaften. Naja. Und, kommen Sie mal hier. Das Tollste an dieser Angelegenheit ist ja der Klaus von Amsberg. So ein Glück, da kommt dieser Junge, kommt der als Gastarbeiter nach Holland. In ein prinzenarmes Notstandsgebiet. Sagt, liebe Trix, ich bin sehr fix. Ich werde die Prinzen am Fließband herstellen. Jetzt kriegt er das Fließband nicht mehr zum Stehen. Genau. Ringel, Ringel, Reihe, jetzt sind es schon 3. Bald sind wir schon ein Quartett, ja, wenn Holland seinen Klaus nicht hätte. Ich habe neulich gelesen, dass jedes Menschenkind, das sein Schicksal schon in der Wiege vorbestimmt ist, jeweils von welcher Muse es geküsst wird. Küsst die Muse dieses Kind auf die Stirn, dann wird es also ein großer Dichter, auf die Hände wird es ein Maler oder ein Bildhauer. Küsst es die Muse auf den Mund, wird es ein Zahnarzt. Aber bei dem Klaus von Amsberg, da muss die Muse wohl auf dem Bettvorleger ausgerutscht sein. Thank you. sind ein derart fantastisches Publikum, wenn ich das geahnt hätte, dass sie solch ein wildes Volk waren. Hätte ich mich geweigert, hier heute die Gage anzunehmen, da hätte ich für sie umsonst gearbeitet. Also so gefällt mir. So. Sie können mir bis jetzt noch nichts Gescheites nachsagen. Aber wenn ich, wie bei den Eiskunstlaufmeisterschaften, so einen Zettel, so einen Kasten vom Bauch hätte mit den Nummern, bekämen Sie von mir alle als Publikum die Traumnote 6. Glauben Sie es mir. Dankeschön, Dankeschön. Und wir haben ja auch allen Grund, uns zu freuen. Der erste Silberstreifen ist da. Es geht aufwärts mit uns im RVD, also im Rest von Deutschland. Also Willy Brandt, berühmt geworden durch das Sprichwort, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg, hat also den ersten nach Moskau geschickt. Er bezahlt bar. Und Sie haben den ersten Vertrag abgeschlossen. Stellen Sie sich mal vor, wir kriegen von den Russen Erdgas. Jetzt können Sie zum ersten Mal die deutschen Bratkartoffeln auf russischem Gas kochen. Ist das nicht alles, meine Damen? Und wir liefern die Röhren. Und wenn wir jetzt auch durch die Röhre gucken müssen, dann wenigstens durch die deutsche Röhre. Das ist auch ein Trost, meine Damen. Und es ist schön, dass Sie zu uns gekommen sind zum Varieté. Man kann ja nicht immer ins Theater gehen. Wir haben neulich die Räuber gesehen. In der Hauptrolle Michael Mehrwert. Aber man kann ja auch nicht immer zu Hause hocken und Bücher lesen. Die Leute sagen, Lesen bildet, manchmal auch Blasen im Gehirn. Ja, kommen Sie mal her. Neulich kam eine junge Dame in eine Leihbibliothek, sagt, ich möchte gern etwas Aktuelles haben. Sagt, oh Gott, ich habe es gerade zurückbekommen hier, die Nackten und die Toten. Oh Gott, sagt sie, dann geben Sie mir lieber erstmal die Nackten. Auf die Toten komme ich ja etwas später zurück, sagt sie. Meine Nachbarin sagt, Herr Böhm, ich habe ein spannendes Buch gelesen. Was haben Sie denn gelesen? Sagt sie, von Karl May. Ach, sei von Karl May. Das habe ich in meiner Jugend gern gelesen. Was haben Sie denn gelesen? Winnetou? Sagt sie, nein, das Kapital. Sei, entschuldigen Sie bitte, gnädiges Weib. Also das Kapital ist nicht von Karl May, sondern von Karl Marx. Sagt sie, sehen Sie, ich habe mich doch schon gewundert, dass in dem ganzen Buch kein Indianer vorkam. Ich habe neulich ein Buch gelesen, das hat mir den ganzen Tag versaut. Das Buch fing so schön an und es hörte so traurig auf. Es war mein Sparkassenbuch. Wissen Sie, mit den Sparen ist es so wie mit der Zahnpasta, also rausdrücken. Das ist einfach. Versuchen Sie mal in eine Zahnpastatube wieder was reinzuquetschen. Das ist schwer, meine Damen. Hier gibt es ja Leute, die gehen zur Sparkasse, holen Geld ab, obwohl sie gar nichts eingezahlt haben. Das sind die XY-Zimmermann-Kandidaten. Ich meine, der hat schon was geleistet, nicht wahr? Der Zimmermann hat was geleistet. Also, die Taschendiebstähle nehmen ja schon enorm ab, besonders an Nacktbadeständen. Aber haben sie es, ja? Also, aber diese Brüder, die ziehen sich Strümpfe übers Gesicht, also keine Männersocken. Das wäre ja Vollnarkose, sondern richtige Damenstrümpfe. Wenn der Schutzmann sagt, was machen Sie hier? Dann sagt er, ich kassiere Strumpfgeld. Na, also so etwas. Ja, das Geld ist knapp, glauben Sie mir, meine Herrschaften. Die Leute sagen immer, Geld macht nicht glücklich. Für 500.000 Mark wäre ich gerne mal 14 Tage unglücklich. Das können Sie machen. Die Millionäre sind auch nicht zufrieden. Ich habe ja neulich mit einem Millionär gesprochen. Sagt der Herr Böhm, ich weiß nicht, was die Leute wollen. Ich arbeite auch nur für Brot und Butter. Sag ich, ein mächtiger Gottmensch. Da müssen aber eine gute Verdauung haben. Jede Woche 1 Million Brote, nicht? Und dann noch Playboy-Eintopf. Ich meine, ein Kilo Kaviar. Das haut aber auf die Kniescheiben. Ja. Sagen Sie mal, ich habe neulich einen Millionär beerdigt. Da stand so ein Kollege von ihm am Grab. Sag ich zu dem Millionär, was hat er denn gehabt? Och Gott, sagt er, 1 Million. Ich sage, nein, nein, ich meine, was hat Ihnen denn gefehlt? Sagt er, 10 Millionen. Ich sage, nein, woran ist er denn gestorben? Ja, sagt er, an der Differenz, also Herrscher. Ja, nicht jeder kann so reich sein wie der Onassis. Der hat ja Dusel, wenn der in der Nase bohrt, kommt Öl raus. Also so. So reich und so misstrauisch, 3 Diener vor der Tür und trotzdem legt er jeden Abend seine Brieftasche nicht auf den Nachttisch, unter das Kopfkissen. Stellen Sie mal vor, unter das Kopfkissen. Ich darf es nicht, mir hat es der Arzt verboten. Ich darf nicht so hoch liegen, Kinder. Aber ein Computer hat ausgerechnet, dass der Onassis, dieser Lustlümmel, dass der also in jeder Sekunde, also praktisch bei jedem Atemzug, $280 verdient. Denken Sie mal an eine Sekunde, einmal Luft holen, $280. In der Hochzeitsnacht mit der Jackie, 840. Ja, er ist ja schon in den Jahren, wo die Männer anfangen, Knoblauchperlen zu schlucken. Ist ja ein erfolgreicher Mann. Also ein erfolgreicher Mann, meine Damen, das ist ein Mann, der mehr Geld verdient, als seine Frau ausgeben kann. Und eine erfolgreiche Frau, das ist eine Frau, die es trotzdem schafft. Die Jackie schafft es. Sie hat voriges Jahr 80 Millionen Haushaltsgeld verbraucht. Denken Sie mal an, 80 Millionen Haushaltsgeld verbraucht. Da kenne ich welche hier im Saal, die sind, kommen mit der Hälfte aus. Kommen Sie mit. Da hieß ja eine Nerzstola von den Schultern los, sagt sie, Ari, lass sie liegen, ist von vorige Woche. Also das ist... Ja, und jetzt fängt dieser Lustlümmel, war er in Paris, haben Sie das gelesen? Nicht Avec Maria. Kommen Sie mal her. Und da soll er bei der Mariechen Callas, bei der kalassalen Sängerin, da soll er... ...ein Knussel angefangen haben. Alte Liebe rostet nicht. Und da soll er, als er rauskam morgens aus der Villa, soll er gepfiffen haben. Und da er gepfiffen hat, ist wohl anzunehmen, dass sie ihm nichts gehustet hat. Genau. Naja, wissen Sie, die Griechen sind schon immer tolle Burschen gewesen. Zum Beispiel der Diogenes, der da in der Tonne gewohnt hat, nicht? Um gegen die Auswüchse des damaligen griechischen Wirtschaftswunders Einhalt zu gebieten. Nicht? Da müssen Sie heute bei uns mit 1 Million Tonnen durch Deutschland rollen. Genau. Und dann gab es den Diogenes, der das rechtwinklige Dreieck errechnet hat. Ich weiß nicht, ob Sie in der Schule gefehlt haben wegen Staub. Er hat doch gesagt, das rechtwinklige Dreieck ist die Fläche des Quadrats über die Hypotenuse. Und da muss wohl bei dem Dreieck, muss wohl bei dem Onassis die Gedächtnisschublade geklemmt haben. Er hat gesagt, ein Dreiecksverhältnis war, erhöht den Spaß mit doppelter Bluse. Das wird er gedacht haben, Herr Schäfer. Hoffentlich geht das gut. Was kann ich nur noch sagen? Aristoteles, Aristoteles, verbrennen wir nicht die Fotoles. Was hast du, blaue Flecki? Vor Mariechen und der Jäcki. So, ich bin kein Freund von vielen Worten. Naja, wir werden ja auch als Mondfahrergeneration in die Geschichte eingehen. Das heißt, ob in die Geschichte, das weiß ich nicht genau, aber eingehen. Denn sie und. Aber trotzdem, es war ein toller Tag, als der Astronaut Neil Armstrong am 21. Juli als erster Mensch seinen Plattfuß auf den Mond gesetzt hat. Kinder, war das ein Ding? Sehr spannender als ein Krimi, das, so etwas. Und der Name Armstrong hat ja schon seit Jahren Geschichte gemacht. Ich denke jetzt nicht an Louis Armstrong, an den Trompeter, sondern an den Tony Armstrong. Wissen Sie, den privaten Knipser, der die Prinzessin Margaret Rose. Ja, das hat denen nicht gepasst. Die waren ja so verschnupft, dass sie ihnen den Namen Lord Schnupfen gegeben haben. Das darf der natürlich nicht mehr knipsen, darf nur noch die Familie vergrößern. Und da passen die noch auf. Als er neulich in die Dunkelkammer gegangen ist, hat die Margret gesagt, Toni, was sind denn das für Aufnahmen, die du da im Dunkeln entwickeln musst? Aber der Mond, das ist ja eine ganz andere Sache. Nur seien Sie mal ehrlich, haben Sie die Bilder da gesehen? Möchten Sie, seien Sie mal ganz ehrlich, möchten Sie da oben auf dem Mond leben? Nee, ich nicht. Das ist doch nichts los, das ist so stinklangweilig wie Paderborn nach 10 Uhr abends. Also, das sieht aus wie Junggesellensocken. Also Loch an Loch da oben, das ist doch gar nichts. Früher haben wir gesungen, ich war guter Mond, du gehst so stille durch die Wolken ohne Hast. Doch nun merkt man ohne Brille, wie du dich verändert hast. Jetzt werden die Schlagerdichter, werden jetzt ganz andere Schlager auf den Markt bringen. Komm, geliebte Grete, mit in die Mondrakete. Sind wir in der Umlaufbahn, bist du die Leder, ich der Schwan. Das wird eine Sache werden. Ich meine, Sie haben uns ja ein Jahr lang, haben Sie uns ja am Kochen gehalten. Können Sie sich erinnern, Weihnachten... Fängt da einer hinterm Mond an zu singen, Stille Nacht, Heilige Nacht. Hier meldet sich Apollo 8. Der Mann im Mond, der winkt uns zu und ruft Merry Christmas. How do you do? Und das kleine Mondkalb lacht. Habt ihr eine Pille mit? Also, ja, sag. Meine Russen haben auch was geleistet in der Mondfahrt, aber die Amerikaner hatten eben die besseren Deutschen. Also, der Werner von Braun hat gesagt, wenn es sich lohnt, sind die Deutschen dabei. Wir gehören zum Mond wie das Gelbe zum Ei. Haya Safari. Also, ich meine, Sie haben ja Schwierigkeiten gehabt, Apollo 7 zum Beispiel mit dem Kommandanten Walter Schirra, denn ist doch da 9 Tage lang die Nase gelaufen in der Indrine-Kapsel wie eine Wasserleitung. Wissen Sie, warum denn die Nase so oben gelaufen ist? Kommen Sie her. Mach die Tür zu. Weil die Weltraumbehörde NASA heißt. Das ist das. Aber stellen Sie mal vor, die Weltraumbehörde würde BLASA heißen. Madel ruck, ruck, ruck von meiner grünen Seite. Die Blaser, die hat Überdruck, da gibt es eine Pleite. Und den Dreck da oben. Er hat gesagt, die Reise ist zwar wie ein Märchen, doch auf den Fenstern hat sich jetzt, das sieht aus wie 1000 Härchen, eine Dreckschicht. Nun frage ich mir, kommen die Haare ins Weltall? Ich weiß es, kommen Sie her. Die Venus ist wahnsinnig geworden, hat sich die Haare gekämmt, weil sie die ersten Männer erblickt hat. Hören Sie mal, wenn Sie ein paar tausend Jahre auf einen Mann gewartet haben, meine Damen, da ist Ihnen auch alles egal. Das ist egal. Die Venus soll ja gesungen haben, einer wird kommen, dem will ich gehören, ob aus Osten, aus der westlichen Welt, seine Gesinnung soll mich nicht stören. Ich habe Whisky und Wodka bereitgestellt. Aber jetzt geht der Tourismus los, kommen Sie mal her. Krupp baut schon Volksraketen mit Schiebedach. Männer mit Mondgesichtern und Frauen mit Himmelfahrtsnasen haben Vorzugspreise. Und jetzt gibt es nicht nur Raumpflegerinnen, das ist der neueste Beruf auf ein AA, also auf ein Arbeitsamt da. Das ist der Laden, wo sich die Beamten gegenseitig vermitteln. Also dort werden sich gesucht nicht nur Raumpflegerinnen, sondern Weltraumpflegerinnen. Wenn die da oben ankommen, dann ist vorbei, sage ich Ihnen. Da kommen Schilder da oben dran. Hört ihr Mädchen, hört ihr Buben, werft die leeren Suppentuben nicht achtlos in den Weltraum rein. Die Putzfrau wird euch dankbar sein. Das ist eine Maßmeisterin. So. Naja, nun sagen Sie doch einmal ganz ehrlich, kann denn das Fernsehen, die BDM, die bundesdeutsche Mattscheibe, so ein Programm so von Herz zu Herz über die Rampe weg ersetzen? Seien Sie mal ehrlich. Nee, nicht? Noch nicht mal der schönste Hollywood-Film, obwohl ja in Hollywood die Moral sehr gelockert ist. Eine Frau, die ja nicht 6-mal geschieden war, kann die Jungfrau von Orleans gar nicht spielen. Also, da spielten neulich 6 Kinder auf der Straße, kamen 2 Jungen vorbei, sagten, komm mal her, Mensch, wir haben jetzt so einen Vater. Da sagten die anderen 6, den kennen wir, den hatten wir voriges Jahr. Also das... Am längsten hält sich ja da drüben Marlene Dietrich, die Stubenelste im 6-Bombengeschwader. Also die. Ja, und wenn dann bei uns abends das Werbefernsehen losgeht, allmächtiger Gott, und die 17 Weißmacher anmarschiert kommen und uns den Grauschleier von der Dauerwurst reißen, und dann geht's los. Die Pille ist umsonst geschluckt, wenn Papa aus dem Fenster guckt. Ich bin kein Freund von vielen Worten. Weiter. In meiner Jugend konnten mir meine Eltern ja Klavierspielen einbläuen mit 1 Meter ungebrannter Asche. Dann hatten sie sogar einen Musiklehrer eingeladen an dem Abend. Die ganze Verwandtschaft war da. Hatten sie mich hübsch gemacht, kann ich Ihnen sagen. So ein 1/8 Oberhemd um, wissen Sie, Radauwäsche. Da musste ich Schuberts Unvollendete spielen. Und da hat der Musiklehrer gesagt, er hätte die Unvollendete schon oft gehört. Aber so unvollendet wie von mir. Meine Damen, lassen Sie uns fröhlich sein. Sie haben allen Grund, sich zu freuen, meine Damen. Das goldene Zeitalter der Frauen ist angebrochen. Kommen Sie mir her. Ein Computer hat ausgerechnet, es ist enorm, dass es noch 10 Jahre dauert, dann kommen auf eine Frau 4 Männer. Dann werden die Männer knapp und dann können Sie die Junggesellen mal rumlaufen sehen. Da sind die beschäftigt wie ein Kuhschwanz in der Fliegenzeit. Also. Dann singen sie nach einer Braut, da lächst sich, ich baue ihr ein Nest. Ist auch schon 69, egal, ich halte sie fest. Ja, dann können Sie was erleben, dann kriegen wir die Zustände wie in Tibet. Da sind ja die Frauen knapp. Wenn dort ein Mann eine Frau heiratet und dieser Mann hat 6 Brüder, sind die 6 Brüder automatisch mit verheiratet, alle 6. Mitgehangen, mitgefangen. Und wie die sich verstehen, keine Eifersucht, nichts mit Messer, nix. Wenn dort ein Mann bei der Gemeinschaftsfrau ist, hängt da draußen seine Hose an die Türklinke, wissen die anderen 6, aha, besetzt. Und wenn es zu lange dauert, dann singt er ein deutsches Volkslied. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ich möchte so gerne läuten, aber mein Bruder ist drin. Meine lieben Appenzeure, ich weiß, was Sie denken. Gott, was für einen Narren haben wir wieder hier, ne? Damit Sie nicht den Eindruck mit nach Hause nehmen, dass mein Kopf nur zum Haarschneiden da ist, möchte ich Ihnen etwas sagen. Ja, nun, 2 Haare auf dem Kopf ist wenig, aber 2 Haare in der Suppe ist viel. Also, die Menschheit mag den Fortschritt preisen. Sie imitiert die höheren Instanzen, indem die Menschen schon zum Monde reisen und Chirurgen heute ein Herz verpflanzen. Mein Herz ist wie ein großes Sammelzelt, in dem die Schar der Freunde aufmarschiert und wo die auch leben in der weiten Welt. Für jeden ist ein Plätzchen reserviert. Vielleicht bin ich schon unmodern, ich werde keinen Flug nach Kapstadt buchen. Meine Herz-Altbauwohnung, die behalte ich gern für alle Menschen, die den Frohsinn suchen. Das. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch Walter Böhm gefallen hat, dann bitte den Daumen nach oben nicht vergessen. Und denkt bitte daran, dieser Kanal lebt von euren Spenden. Alle Informationen dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Also dann bis zum nächsten Mal, euer Coldwing.